Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. Somebody told me we like the way you guys say good morning. Oh. Jemand hat mir gesagt, wir mögen es, wie ihr guten Morgen sagt. Good morning, you're so happy. Und als erstes früher Morgen, ihr seid so glücklich. Oh. Ich weiß. We make sure that we sound happy because you can see it. Ja, wir versichern uns, dass wir fröhlich tönen, weil ihr uns ja nicht sehen könnt. You don't know what we look like. Und ihr wisst ja nicht, wie wir aussehen. You have no idea if you actually look happy. Ihr habt keine Idee, ob wir glücklich aussehen. Yeah, actually, yeah. Aber doch, wir sind glücklich. We are not hypocrites. Wir sind nicht falsch, wir sind wirklich glücklich. Well, he guides, he speaks, he prays. Okay, er leitet, er redet, er betet. Yeah, look at John 15, not Romans. Und schau in Johannes 15, 7, 26. But when the helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of Truth, who proceeds from the Father, he will testify of me. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, dem vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. See, fine, that's what a person does. Und Zeugnis geben, das ist, was eine Person tut. You know, he teaches. Er lehrt. John 14. Johannes 14. John 16, he leads. Johannes 16, er leitet. So we saw all these different attributes that are so clearly attributes of a person. Also wir haben all diese Eigenschaften gesehen, die ganz klar Eigenschaften einer Person sind. The next thing I want to talk, und das nächste, worüber ich reden möchte, that actually prove that he's a die beweisen, dass er eine Person ist, ist, dass der Heilige Geist Dinge tut, die nur eine Person machen kann. John chapter 14. Johannes 14. You know, I really recommend to everybody, und ich rate jedem an, that you regularly, slowly go through chapters John 13 through. Dass ihr immer wieder ganz langsam durch Johannes 13 bis 17 geht. Every Christian really should spend a lot of time in the Gospel of John. Und jeder Christ sollte viel Zeit im Evangelium von Johannes verbringen, denke ich. It's the Gospel that's more impacting than any. Weil von all den Evangelien ist das Evangelium, das am meisten beeindruckt. 13 to 17, you know, the last moments of the life of Jesus from the perspective of the beloved. Aber vor allem die Kapitel 13 bis 17, denn das sind diese Kapitel, die letzten Zeiten von Jesus auf der Erde aus der Sicht von Johannes, der geliebte Apostel. The only person. Aber schau noch etwas, was nur eine Person tun kann. John 14, verse Johannes 14, 16. And I will pray the Father, and he will give you another helper, and he may abide with you forever. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. With whom the world cannot denn der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, because it neither sees him nor denn sie beachten ihn nicht und erkennen ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus, calls the Holy Spirit the comfort. Jesus nennt den Heiligen Geist auch der Tröster. This word here comes from the Greek word parakletos. Und dieses Wort kommt von dem griechischen Parakletos. Hear it, what it literally means. Und hört, was es wirklich meint. It means somebody to be called to your side to help. Es bedeutet jemand, der berufen ist, zum dir helfen. Word was actually used in secular terms. It's not just the Bible. Und dieses Wort wurde auch im säkulären Bereich gebraucht, nicht nur im biblischen Bereich. In legal term. Und es war ein Rechtsbegriff. To refer to a legal assistant or to an advocate. Um einen Rechtsassistent oder einen Anwalt zu beschreiben. And it specifically described an advocate to defend your cause. Und es beschreibt ganz spezifisch einen Anwalt, der für dein Recht eintritt, dich verteidigt. Understand. Und wenn du das mal verstehst, Holy Spirit is a person. Dass der Heilige Geist eine Person ist und dass er ein Anwalt ist, dein Anwalt ist, it's constantly on your... dass er dieser Anwalt ist, der immer auf deinem einer Seite ist, why do you still have to defend it? Wieso willst du dich dann noch selber verteidigen? Denk darüber nach. How quickly and how often we defend ourselves because we don't believe in our... Wie schnell und wie oft verteidigen wir uns selber, weil wir nicht in unseren Anwalt glauben? It's the Holy Spirit. Und es ist der Heilige Geist. And he's always with. Er ist der Heilige Geist und er ist immer mit uns. Defend. Und er ist da, um uns zu verteidigen. I received a really, really, really bad. Gestern habe ich ein ganz, ganz schlimmes E-Mail bekommen. Also wirklich ein schlimmes Mail. Somebody said to me that what I do is of Jemand hat geschrieben, dass das, was ich tue, vom Teufel sei. Somebody actually wrote to me and said that I am deceiving people in the power. Und diese Person hat geschrieben, dass ich unter der Autorität vom Teufel stehe und die Leute verführe. And it was like using some really bad. Und es standen da einige ganz schlimme Dinge. And anyhow, so my first reaction was, do you know what? I'm just going to delete this email. It's not even worth to think about that. Und meine erste Reaktion war, ich will dieses E-Mail einfach löschen, weil es ist es nicht mal wert, darüber nachzudenken. I thought to my mind that I need to defend myself. Aber keine Sekunde habe ich daran gedacht, mich zu verteidigen. I mean, literally, not one second. Also wirklich, keine Sekunde. The moment you go and become your own defender, you are making your advocate unemployed, my friend. Weil vom Moment an, wo du dich selber verteidigst, ist dein Anwalt nutzlos, mein Freund. Person that's always with you, his name is the Holy Spirit and he defends you. Du hast eine Person, die immer mit dir ist und er ist dein Anwalt und er verteidigt dich. I deleted this email. Also habe ich das E-Mail gelöscht. Later, aber einen Tag später, also heute, I deleted email out again. Habe ich es wieder rausgeholt, because I didn't delete it permanently. Weil ich es nicht ganz gelöscht habe. And I decided that I will respond. Und ich habe entschieden, dass ich antworten werde. Respond. Und hier ist, wie ich geantwortet habe. I said, I'm really very sad. Und ich habe geschrieben, ich bin sehr traurig, done and said and taught things that have hurt you so deep. Dass ich Dinge gelehrt oder gesagt habe, die dich so zutiefst verletzt haben. If I would only know what I could do to help you. Wenn ich wüsste, was ich tun könnte, um dir zu helfen, I would do anything to help. Dann würde ich alles tun, um dir helfen zu können. Sorry, I offended you. Es tut mir sehr leid, dass ich dich verletzt habe oder beleidigt habe. Wow. Und wenn ich dir helfen kann, dann möchte ich dir helfen. Sag mir wie. Reinhard. Mit viel Liebe, Reinhard. You know, there's no need to defend. Und wisst ihr, da gibt es keinen Grund, euch selbst zu verteidigen. Lawyer in the universe. Weil ihr habt den besten Anwalt im ganzen Universum. Holy Spirit. Der kostbare Heilige Geist. Remember. Erinnere dich. Lass ihn dich verteidigen. Und wir sehen uns morgen.